Kapitel 25. James wollte nicht, dass Tausendfüßler und Regenwurm sich schon wieder stritten, und so fragte er schnell: Kannst du auch musizieren, Regenwurm? Nein, aber dafür kann ich andere Dinge, die mindestens ebenso ungewöhnlich sind, sagte Regenwurm. Was denn? Nun, wenn du das nächste Mal in einem Garten oder auf einem Feld stehst, dann denke daran, dass jedes einzelne Krümchen Erde weit und breit in den letzten paar Jahren durch den Körper eines Regenwurms gegangen ist. Was sagst du dazu? Ist das nicht großartig? Das ist unmöglich, sagte James. Mein lieber Junge, das ist Tatsache. Du schluckst Erde? Wie verrückt, bestätigte Regenwurm stolz. An einem Ende rein, am anderen Ende raus. Aber wozu? Das tun wir für die Bauern, denn dadurch wird der Boden leicht und krümelig und alle Pflanzen wachsen gut darin. Die Bauern kommen ohne uns einfach nicht aus. Wir sind lebenswichtig für die Landwirtschaft und deshalb haben die Bauern uns natürlich sehr gern. Ich glaube, sie mögen uns noch lieber als Marienkäfer. Haben die Bauern auch dich gern? Wandte James sich an Marienkäferchen. Ja, so sagt man, antwortete Marienkäferchen bescheiden und wurde vor Verlegenheit rot. Ich habe sogar gehört, in manchen Gegenden hätten die Bauern Marienkäfer so gern, dass sie uns gleich säckeweise kaufen und auf ihren Feldern wieder freilassen. Die Bauern freuen sich immer, wenn sie viele Marienkäferchen auf ihren Feldern haben. Warum? Fragte James. Weil wir all die kleinen Insekten auffressen, die dem Getreide schaden. Unsere Hilfe ist sehr nützlich für die Bauern und wir verlangen keinen Pfennig für unsere Dienste, erklärte Marienkäferchen. Ich finde, ihr seid großartig. Darf ich dich noch etwas fragen? Sagte James. Natürlich. Stimmt es, dass man das Alter eines Marienkäfers an der Anzahl seiner Punkte erkennt? Nein, das ist nur ein Märchen, antwortete Marienkäferchen. Unsere Punkte verändern sich nie. Manche Marienkäfer haben von Geburt an eben mehr Punkte als andere. Die Punktzahl zeigt nur an, zu welcher Familie man gehört. Ich zum Beispiel habe 9 Punkte und das ist ein Glück, denn damit gehöre ich zu einer sehr vornehmen Familie. Und obendrein schauen 9 Punkte eigentlich auch recht hübsch aus, nicht wahr? Sehr hübsch. James betrachtete die purpurrote Rüstung mit den 9 schwarzen Punkten. Meine weniger glücklichen Verwandten haben nur 2 Punkte auf den Flügeln. Das ist wirklich wenig. Leider muss ich gestehen, dass sie auch sehr gewöhnlich und schlecht erzogen sind. Ein anderer Zweig unserer Familie hat 5 Punkte. Diese Verwandten sind viel netter als die mit den 2 Punkten, aber für meinen Geschmack doch ein bisschen zudringlich, fuhr Marienkäferchen fort. Aber die Bauern mögen sie auch? Fragte James. Die Bauern achten nicht auf die Punkte. Sie haben uns alle gleich gern. Euch alle hat irgendjemand auf der Welt lieb, sagte James. Das finde ich nett. Mich nicht, schrie Tausendfüßler. Mich hat niemand lieb, denn ich bin eine grässliche Landplage und ich bin stolz darauf. Ach, gib nur an, murmelte Regenwurm. Und du, Spinne, haben dich auch alle gern? Fragte James. Leider nein, antwortete Spinne und seufzte. Mich mag niemand leiden und dabei tue ich nichts als Gutes. Ich fange den ganzen Tag Fliegen und Schnaken in mein Netz und bin eine ordentliche Person. Wir wissen das, sagte James. Wir Spinnen werden wirklich sehr ungerecht behandelt, fuhr Spinne fort. Erst letzte Woche hat deine abscheuliche Tante Schwamm meinen armen Vater durch das Abflussloch in der Badewanne weggeschwemmt. Wie schrecklich, sagte James. Und ich musste alles von der Decke oben mit ansehen, murmelte Spinne. Es war fürchterlich. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Eine dicke Träne rollte über ihre Wange. Aber man sagt doch, es bringt Unglück, eine Spinne zu töten. James sah seine Gefährten fragend an. Natürlich bringt das Unglück, versicherte Tausendfüßler heftig. Eine Spinne umbringen ist ungefähr das Dümmste, was man machen kann. Schau dir nur an, wie es Tante Schwamm ergangen ist, nachdem sie das getan hat. Wups, hops, wir haben es alle genau gefühlt, wie der Pfirsich über sie hinweggerumpelt ist, nicht wahr? Für dich muss der Wumms wundervoll gewesen sein, Spinne. Es war ein kleiner Trost, sagte Spinne. Könntest du uns nicht ein Lied darüber vorsingen, bitte? Natürlich, sagte Tausendfüßler und sang. Tante Schwamm war schrecklich schwabbelig und fett und leider gar kein bisschen zart, lieb und nett. Sie hatte keine Taille, sie hatte keinen Hals, sie hatte einen Riesenpo, schön weich im Fall des Falls. Sie wollte gerne dünn sein, ihr Wunsch ward ihr erfüllt, der Pfirsich kam gleich angerollt und hat sie platt zerknüllt. Sie war sehr bös und bissig, es war nicht schad um sie, sie hat den armen James gequält, schon morgens in der Früh. Nun ist sie dünn wie Briefpapier und wird noch ausgelacht. Man sieht, es folgt der bösen Tat die Strafe über Nacht. Das war ein sehr hübsches Lied, Tausendfüßler. Sing bitte auch noch eins über Tante Zinke, bat Spinne. Mit dem größten Vergnügen, antwortete Tausendfüßler und grinste. Jetzt kommt die Tante Zinke dran, die war genauso schlimm. An ihr war alles nadelspitz, sie steckte voller Grimm. Sie hatte keinen Krümel Fett, kein Herz, keine Figur. Die ganze Tante taugte zum Besenstiele nur. Sie wollte gerne dicker sein, das ist ihr nicht geglückt. Der Pfirsich kam gleich angerollt und hat sie platt gedrückt. Alle klatschten begeistert Beifall und sangen den Refrain im Chor mit. Sie war sehr bös und bissig, es ist nicht schad um sie, sie hat den armen James gequält, schon morgens in der Früh. Nun ist sie dünn wie Briefpapier und wird noch ausgelacht. Man sieht, das folgt der bösen Tat, die Strafe über Nacht. Noch ein Lied, schrien alle, und Tausendfüßler stimmte seine Lieblingsmelodie an. Früher, als man Ferkel Säue nannte, Affen Tabak kauten, Füchse Eier klauten, Hühner schnupften, Ziegen hupften, Stachelschweine Rotwein sauften, Gänseriche rau. Pass auf, Tausendfüßler, schrie James, pass auf!